Wissenschaft im Brennpunkt. 1982, Russland. An einer Gaspipeline explodiert bei Tscheljabinsk eine Verdichtungsstation. Ursache laut Geheimdienstbericht: ein bewusst eingebauter Softwarefehler, den Programmierer im Auftrag des amerikanischen Geheimdienstes CIA in die kanadische Steuerungssoftware eingeschleust hatten, um einen Software-Diebstahl zu verhindern. 2007, USA. In Idaho explodiert ein Diesel-Testgenerator. Das Ministerium für Heimatschutz hatte nach eigenen Angaben Tests im Labor gefahren. Wissenschaftler des Energieministeriums haben dabei die Steuerdaten des Maschinenleitstands abgefangen und manipuliert. So bekam der Generator völlig überhöhte Freigabewerte für den Zylinderdruck. 2010, Iran. Der Computervirus Stuxnet taucht im Internet auf. Ziel sind offenbar industrielle Steuerungsanlagen. IT-Spezialisten beobachteten, wie unter anderem Zentrifugen einer iranischen Urananreicherungsanlage bei Natanz von Stuxnet so heruntergedrosselt wurden, dass sich die Herstellung von waffenfähigem Uran massiv verzögert. Eine Variante von Stuxnet erhöht die Drehzahl von Zentrifugen so stark, dass sie sich selbst beschädigten. Die Waffen des Cyberwar, Schadsoftware im strategischen Einsatz. Ein Feature von Jan Rähm und Peter Welchering. In all den genannten Fällen war Schadsoftware in die Computer eingeschleust worden, die die Maschinenleitstände oder Verdichtungsstationen steuern und kontrollieren. Lastverteilungsrechner für die Stromnetze, Steuerungsrechner für Raffinerien und andere Chemieanlagen oder Computer von Maschinenleitständen stehen deshalb in besonders überwachten Hochsicherheitsrechenzentren. Zutritt zu solchen Rechenzentren erhält nur besonders ausgewähltes und überprüftes Personal. Mehrere hintereinander gestaffelte Sicherheitskontrollen sorgen nicht nur dafür, dass kein Unbefugter an die Computer herankommt, sondern verhindern auch, dass Datenträger mit Schadsoftware, wie zum Beispiel Computerviren, in das Rechenzentrum hineingeschmuggelt werden können. Und in besonders sicherheitsrelevanten Bereichen sind die Rechenzentren, so scheint es, zu uneinnehmbaren Festungen ausgebaut. In Süddeutschland steht zwischen Heidelberg und Stuttgart ein solches Rechenzentrum an einem geheimen Ort, in dem hochsicherheitsrelevante Steuerungsrechner betrieben werden. Eine Ortsbesichtigung. Mit Konrad Mayer stehe ich jetzt vor dem Rechenzentrum. Bevor wir aber in diese Eingangshalle gekommen sind, Herr Mayer, da mussten wir schon einige Sicherheitshürden überwinden. Die erste war der Zaun. Das ist auch nicht ein ganz normaler Zaun, der hängt ziemlich tief in der Erde. Der hängt ziemlich tief in der Erde. Der hat auch was mit Aufprallschutz, also LKWs, Schutz, dass man da nicht dagegen fahren kann und damit durchbrechen. Das ist schon mal ein bestimmtes Merkmal. Dann müssen Sie durch ein Drehtor durch, sie müssen am Wachdienst vorbei, sie müssen sich persönlich ausweisen, dort ein Schleusensystem, dass sie überhaupt in die äußere Netzhaut wie so ein Zwiebelschalenprinzip reinkommen. Und dann stehen wir jetzt hier vor dem Eingang direkt ins Rechenzentrum und da sehe ich sowas Ähnliches, naja, könnte fast aussehen wie in einem Flughafen. Ja, das ist wie im Flughafen oder wenn jemand früher Science Fiction geguckt hat, so Enterprise, dann ist so Scotty Beam Me Up, das ist so eine Vereinzelungsschleuse. Damit wird sichergestellt, dass der Mensch, der da reingeht, auch sich identifizieren muss und auch der ist, der ist, niemand auf den Schultern sitzen hat, nicht zu zweit durchgeht, deshalb der Begriff Vereinzelungsschleuse. Und wie überprüfen Sie dann tatsächlich, dass, wenn ich da jetzt reingehe, ich da auch rein darf? Bei mir ist jetzt auch meine biometrischen Daten hinterlegt. Das heißt, wir werden nachher sehen, wenn man durch die Vereinzelungsschleuse durchgeht, muss ich mich einmal identifizieren mit meiner Karte, das ist so eine Codekarte, und mit meiner Hand, mit einem Venenscanner. Ja, dann gehen wir da mal rein durch diese Vereinzelungsschleuse. Und damit sind Sie jetzt in einem weiteren Zwiebelring, wenn man so das Zwiebelschalenmodell verwendet, angekommen. So, jetzt stehen wir hier einmal, da dahinter sind jetzt die ganzen Rechenzentrumsräume und außenrum sind dann die ganzen Versorgungsräume. Das heißt, das Heiligste in der Mitte und da würden wir jetzt reingehen. Das hier ist jetzt eine sogenannte Serverzelle. Und dann haben Sie jede Menge Netzwerkkomponenten. Von hier aus, wo eben die Netzwerke verteilt werden. Im Privathaushalt kennt man WLAN oder eine LAN-Verkabelung. Das finden Sie hier. Und hier dann auch die Übergabe ins externe Netz, wo Sie zu Kunden rauskommen. Also das wird dann quasi in diesen Netzwerkschränken hier abgebildet. Der Serverraum ist eine Frontlinie im digitalen Krieg. Solche Hochsicherheitsrechenzentren sind gegen Bomben, Mikrowellenkanonen und die Artillerie gut geschützt. Das wissen auch die Strategieexperten und Planer sämtlicher Armeen auf dieser Welt. Und sie wissen, dass ein erfolgreich angegriffener Computer oder Server in einem Hochsicherheitsrechenzentrum einen größeren Schaden anrichten kann als das Bombardement einer ganzen Stadt. Für den Bonner Informatikprofessor und Sicherheitsexperten Hartmut Pohl ist klar, weshalb die Generalstabsoffiziere in Ost und West, im Abendland wie im Morgenland, darauf setzen. Also alles, was mit Computern zu tun hat, ist ja programmgesteuert und macht es deswegen unverhältnismäßig leicht anzugreifen. Ich schreibe ein Programm, das so funktioniert, ich suche mir diesen Generator mit einer bestimmten Adresse oder ich suche überhaupt alle Generatoren mit einer bestimmten Steuerungssoftware und greife die an, manipuliere durch das Programm die Steuerungssoftware. Das läuft dann von einem Programm her automatisiert, also programmgesteuert. Ich brauche gar nicht mehr am Rechner zu sitzen. Im Oktober des Jahres 2010 nimmt das Cyber Command der amerikanischen Streitkräfte den Betrieb auf. Die Mission? Vorbereitung und Durchführung umfassender cybermilitärischer Operationen. Im November 2010 diskutieren die NATO-Mitgliedstaaten auf ihrem Gipfel in Lissabon eine Änderung von Artikel 5 des NATO-Grundlagenvertrags. Bei digitalen Angriffen auf die Infrastruktur eines NATO-Mitglieds soll der Bündnisfall ausgerufen werden können. Bis zum Sommer 2011 soll die Cybereinheit der Bundeswehr die Computer- und Netzwerkkooperation, kurz CNO, in der Turmburg-Kaserne in Rheinbach bei Bonn aktives Potenzial für den Cyberkrieg aufgebaut haben. Knapp 150 Staaten haben auf einer Konferenz am Rand der UN-Vollversammlung im Herbst 2010 mehr oder weniger offiziell bekannt gegeben, dass sie digitale Angriffs- und Verteidigungswaffen entwickeln. Digitale Waffen, das sind Computerviren, Würmer, Mailbomben, Spionagesoftware und andere Schadprogramme. Solche digitalen Waffen nutzen Sicherheitslücken in Betriebssystemen, Kommunikationsprotokollen und in Anwendungssoftware aus, berichtet Markus Hennig, Technikvorstand des Karlsruher Internetsicherheitsspezialisten Astaro AG. Mit jeder Schwachstelle, mit jedem Bug, mit jedem Fehler, und Software ist eben einfach mal inhärent mit Fehlern behaftet, entsteht natürlich auch das Potenzial, entsteht die Möglichkeit für Angreifer, für Leute, die das bösartig ausnutzen wollen, genau dafür spezialisiert Tools zu schreiben, die das ausnutzen, die eindringen in Systeme und sich genau über diese Schwachstellen dann fortpflanzen oder diese zur Informationsbeschaffung benutzen. Schätzungsweise 30.000 sogenannte Schwachstellenforscher beschäftigen sich weltweit mit solchen Sicherheitslücken. Sie sind auf der Suche nach Softwarefehlern und unzureichend abgesicherten Algorithmen. Exploit Researcher heißen sie, verkaufen ihr Wissen um Fehler, Sicherheitslücken und Angriffspunkte an Betriebssystemhersteller, Produzenten von Antivirensoftware, aber auch an Geheimdienste und an Organisationen, die Wirtschaftsspionage betreiben. Im Internet haben sich regelrechte Auktionsbörsen entwickelt, über die derartige Sicherheitslücken und Angriffsprogramme versteigert werden. Das Angriffspotenzial sei beachtlich, urteilt Informatikprofessor Pohl. Die technischen Möglichkeiten sind weit verbreitet. Man kann mit einem Computer ein ganzes Netz von Computern, ein Botnet, übernehmen oder auch eine ganze Cloud oder mehrere Clouds übernehmen und damit dann einen Staat, um wieder auf den Begriff Cyberwar zu kommen, einen Staat anzugreifen. Dass man sich dagegen schützen will, ist, ich denke, nützlich für zumindest die Bundesrepublik, für andere technische Staaten auch, wird aber praktiziert, soweit ich das kennengelernt habe, seit 1990 von den USA, die auf Computerangriffe gegen Regierungsbehörden aktiv reagiert haben, indem sie selber den Angreifer angegriffen haben. Die haben ihm eine Warnung geschickt und wenn diese Warnung der Angreifer nicht verstanden hat, haben, ich sag mal, Behördenmitarbeiter diesen Angreifer oder dessen Computer, besser gesagt, zerstört. Um auf diese Bedrohungslage reagieren zu können, haben die Armeen fast aller Staaten dieser Erde während der vergangenen Jahre sogenannte Cyber-Einheiten etabliert. Militärische Organisationen, die digitale Angriffe auf kritische Infrastrukturen wie Stromnetze, Raffinerien, Internetknotenrechner oder Banken- und Börsensysteme abwehren sollen. Sie entwickeln und erproben aber auch Angriffsszenarien auf gegnerische Radarstellungen oder die Flugabwehr. Über eine der größten Cybereinheiten verfügt die chinesische Volksbefreiungsarmee. 4000 Soldaten mit IT-Kenntnissen sind in Peking stationiert. Weitere 3000 Exploit-Forscher der Armee kümmern sich auf einem Militärstützpunkt in der Provinz Shandong vor allen Dingen um Sicherheitslücken westlicher Regierungscomputer. Die wohl schlagkräftigste Cybertruppe unterhält die israelische Armee. Gerüchten zufolge soll sie gemeinsam mit amerikanischen Experten Stuxnet-Routinen für die Manipulation der Frequenzumrichter entwickelt und in der Atomforschungsanlage Dimona getestet haben. Die russische Armee hingegen hätte zahlreiche exzellente Exploit-Entwickler an die Privatwirtschaft verloren. Sie gelte derzeit in Sachen Cyberwar als nur noch bedingt einsatzbereit. Allerdings könnte die russische Armee im Bedarfsfall auf gut trainierte Computerexperten des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB zurückgreifen. Die Regierung der USA hat sich schon sehr früh um das Thema Cyberwar gekümmert und Anfang der 80er Jahre zunächst die Central Intelligence Agency mit der Koordinierung der Entwicklung digitaler Waffen betraut. Danach übernahm der Technologische Geheimdienst, die National Security Agency NSA, die Federführung. Nach dem Terroranschlag auf das New Yorker World Trade Center am 11. September 2001 wurde in einer Kaserne im kalifornischen Monterey ein Koordinationsstab eingerichtet, der aber wegen heftiger Kompetenzstreitereien zwischen dem Heimatschutzministerium, der NSA und der US-Army nicht wirklich in das operative Geschäft vordringen konnte. Letztlich auch aufgrund dieser Erfahrungen übernahm vermutlich dann im Oktober 2010 das Cyber Command der amerikanischen Armee die Aufgabe, cybermilitärische Operationen vorzubereiten und durchzuführen. Am vergangenen Mittwoch hatte das Bundeskabinett auf Vorschlag des Innenministers Thomas de Maizière die Einrichtung eines nationalen Cyberabwehrzentrums beschlossen. Es sollen künftig zum Schutz vor Computerwürmern und Hackern Geheimdienste, Polizei und Militär zusammenarbeiten. Die Federführung liege beim Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, BSI. Die neue Institution soll vor allem Informationen zusammentragen, führte der Bundesinnenminister vor der Presse aus. Denn es sei wichtig zu wissen, welche technische Konfiguration hinter einer Attacke stecke. So könnten neben den bereits beteiligten Bundesämtern für Verfassungsschutz und Katastrophenschutz anlassbezogen weitere Stellen wie das Bundeskriminalamt, die Bundespolizei, die Bundeswehr, der Bundesnachrichtendienst und nicht näher bezeichnete Aufsichtsstellen für kritische Infrastrukturen hinzugezogen werden. Die Cybereinheit der Bundeswehr mit knapp 100 Computerexperten wolle bis zum Sommer dieses Jahres ihr Konzept für den Cyberkrieg entwickeln. Doch mit welchem Feind diese Cybertruppen es genau zu tun haben, ist auch den Militärs noch überhaupt nicht klar. Am Rande der UN-Vollversammlung haben die Völkerrechtsexperten der Vereinten Nationen im Herbst 2010 versucht, den Begriff Cyberwar genauer zu definieren. Und sie sind zu dem Schluss gekommen, in völkerrechtlicher Hinsicht hat es einen Cyberwar noch nicht gegeben. Denn bisher hat kein Staat einem anderen den Krieg erklärt und ihn aufgrund dieser Erklärung mit Computerviren oder anderer Schadsoftware angegriffen. Begriffsverwirrung kennzeichne diese Diskussion, meint auch Markus Hennig. Also mit Cyberwar habe ich meine Probleme als Begriff, weil Krieg als Entsprechung gibt's nicht. Wenn man das aus der analogen Welt, aus konventionellen Krieg übersetzen will, ein Computer, dann ist das sehr schwierig, weil es keine Analogien, keine Begrifflichkeiten gibt, die darauf passen. Insofern ist der Begriff sehr schwammig und sehr, sehr schwierig zu definieren. Wo jetzt ein Cyberwar anfängt und wo er aufhört, ist ein Botnetz schon eine Waffe oder ist das eher eine Spielerei von Kriminellen? Und so ist ein Angriff auf eine Webseite ein krimineller Akt, weil sie eine private Webseite ist. Und was ist, wenn es eine staatliche Webseite ist? Ist das dann schon ein War? Ist das ein Angriff auf den Staat? Das ist also sehr fließend und sehr unbefriedigend definierbar. Im Jahr 2007 schaltete die israelische Armee syrische Radaranlagen mittels Mailbomben und Computerviren aus, um, unbehelligt von der syrischen Flugabwehr, einen Luftangriff gegen eine vermeintliche Atomfabrik zu führen. Doch selbst in diesem Fall wollten die Völkerrechtsexperten der Vereinten Nationen nicht von einem Cyberwar sprechen. Denn auch hier hatte kein souveräner Staat einem anderen den Cyberkrieg erklärt. Es konnte nicht einmal vollständig aufgeklärt werden, woher die Mailbomben stammten, mit denen in einer ersten Angriffswelle die Radarleitrechner der syrischen Luftabwehr in die Knie gezwungen wurden. Ob hinter solchen digitalen Angriffen Militärs oder Computerkriminelle stecken, lässt sich in den meisten Fällen also gar nicht ausmachen. Nicht selten kaufen Cybertruppen regulärer Armeen Angriffssoftware von Computerkriminellen. Professor Hartmut Pohl kennt auch den Grund für das Interesse so mancher Militärs für digitale Angriffswaffen. Der Informatiker ist Sprecher für IT-Sicherheit der Gesellschaft für Informatik, GI. Also das ist sehr preiswert, wenn Sie aus der Sicht einer kriegsführenden Nation das betrachten. Es ist natürlich nicht trivial, ein solches Netz, Steuernetz für die Stromversorgung anzugreifen. Aber ich sag mal, wer da 10 Mannjahre einsetzt, also für 1 Million kriegt man so ein Programm leicht auf der Welt erstellt. Das Beispiel Stuxnet. Der neuartige Computervirus tauchte erstmals im Sommer 2010 auf. Ein weißrussisches Antivirenunternehmen schrieb einen Eintrag in ein Forum im Internet, sie hätten etwas Neues entdeckt. Die Weißrussen nannten es Stuxnet. Die Besonderheit dieses Computerwurms? Er tarnt sich mit digitalen Zertifikaten, die irgendwer bei 2 großen Hardwareherstellern gestohlen haben muss. Das macht den Sicherheitsforscher Frank Boldewin aus Münster stutzig. Ein digital beglaubigter Schädling? Warum hat jemand so einen Aufwand betrieben, um eine Malware so gut ins Betriebssystem zu verstecken? Denn so einfach stiehlt man mal nicht eben ein Zertifikat von solchen großen Firmen. Als einer der ersten Experten weltweit untersuchte Boldewin Stuxnet. Die genutzten Sicherheitslücken und die Zertifikate sind nur Nebenschauplätze dessen, was der im Inneren verborgene, gut verschlüsselte Code bewirken soll. Anfangs glaubten viele Experten noch an Spionage. Nicht so Ralf Langner, Chef des Sicherheitsunternehmens Langner Communications aus Hamburg. Ihm war schnell klar, Stuxnet betreibt keine Spionage. Stuxnet hat nur einen Zweck: Sabotage. Die eigentliche Schadfunktion passiert ausschließlich auf Industriesteuerung. Und das sind keine PCs, sondern das sind etwas andere Geräte. Also wenn man so will, kleine Computerchen, die man zum Teil so auch als Embedded-Systeme bezeichnet findet. Und das Entscheidende bei diesen Industriesteuerungen besteht darin, dass sie elektrisch verbunden sind mit beispielsweise elektrischen Antrieben, mit Pumpen, mit Ventilen. Und dass diese Steuerung nun eben, wie der Name schon sagt, das Verhalten der angeschlossenen Peripherie tatsächlich autonom steuern. Diese Industriesteuerungen, die im Englischen als Programmable Logic Controller bezeichnet werden, soll fortan Stuxnet übernehmen. Nur, welche Prozesse und Anlagen will der Virus befehligen? Die können Sie einsetzen, um Gaszentrifugen zu steuern. Sie können sie auch einsetzen, um Kekse zu backen oder um Rohöl zu raffinieren. Also sie sind völlig anwendungsneutral. Hier kommt dieser Aspekt ins Spiel, der ja schon im Namen der Produktgattung drinsteckt. Sie sind programmierbar. Also so ähnlich wie ein Computer sind sie nicht an einen bestimmten Anwendungszweck gebunden und sie werden eben völlig branchenübergreifend eingesetzt. Als Urheber kommen für den Sicherheitsforscher keine gewöhnlichen Hacker in Frage. Zu speziell sind die Kenntnisse, die es braucht, so sensible Prozesse wie eine Zentrifuge zu steuern. Wir sehen also aus dem Angriff, dass den Angreifern die Details der angegriffenen Anlage komplett bekannt waren. Bis runter auf Verdrahtungen, also auf ganz kleine Feinheiten vom zeitlichen Ablauf her, von den Prozessvariablen, die hier manipuliert werden. Alles das war bis ins kleinste Detail vorher schon bekannt. IT-Sicherheitsexperten war bald klar, dass nur Geheimdienste in der Lage gewesen seien, solch detaillierte Informationen zu bekommen. Zudem spricht die Vorgehensweise von Stuxnet dafür, dass Jahre der Vorbereitung und der Arbeit in das Stück Software investiert wurden. Was wir da in Stuxnet sehen, ist nichts, was sich irgendjemand so in einem Jahr aus dem Ärmel schütteln könnte. Das geht nicht. Also selbst die Top-Experten können das nicht. Da ist also für uns klar, dass hier Vorarbeiten geleistet wurden, sodass wir eigentlich zu der Schlussfolgerung kommen, dass hier Täter mit am Werk sind, die also schon seit Jahren im Verborgenen diese Fähigkeit, diese grundsätzliche Fähigkeit solcher Cyberschläge systematisch aufgebaut haben, ohne das jetzt auf ein bestimmtes Ziel zu fokussieren wie Natanz. Außerdem müsse es ein Testgelände gegeben haben. Stuxnet konnte nämlich nicht ferngesteuert werden. Trotzdem mussten die Schöpfer sicher gehen, dass ihr digitaler Schädling auch das Richtige tut. Wir haben also sehr gute Hinweise dafür, dass es die in zwei Organisationen gibt. Die eine Organisation ist kürzlich von der New York Times benannt worden. Das ist die Kernforschungsanlage bzw. der Reaktor in Dimona, also in Israel. Die zweite Organisation ist das National Laboratory in Oak Ridge, also in Tennessee in Amerika. Dort ist bekannt, dass es IR-1-Zentrifugen gibt. Und diese bestehenden Zentrifugen haben mit Sicherheit eine nicht ganz unwesentliche Rolle bei diesem ganzen Angriff gespielt. Die gefundenen Routinen im Code legten nahe, dass sich die Zentrifugen nach und nach selbst beschädigten. Es sollte aussehen wie Verschleiß, wie unzuverlässige Bauelemente, wie fehlerhafte Produktionsprozesse. Nur nach einem sollte es nicht aussehen, nach digitaler Sabotage. Hier ist zum ersten Mal ein militärisches Ziel angegriffen worden. Wir dürfen eins nicht vergessen. Die Anlage in Natanz, die gehört ja nicht zur sogenannten kritischen Infrastruktur. Das ist keine zivile Einrichtung, die die Iraner jetzt brauchen würden, um ihre Stromproduktion aufrechtzuerhalten. Das ist überhaupt nicht der Fall. Der Angriff mit Stuxnet war kostengünstig. Auf nur 10 bis 20 Millionen US-Dollar schätzen die Experten die Kosten für die Entwicklung. Eine Menge Geld, mag man meinen. Doch nicht, wenn man in militärischen Maßstäben rechnet. Wir haben ja mal geschätzt, dass die Kosten für die Entwicklung vielleicht etwa so bei 10 Millionen Dollar gelegen haben. Und das wäre jetzt für Schadsoftware sehr, sehr viel. Im militärischen Maßstab ist das natürlich lächerlich. Also das ist ein Spottpreis, wenn man so will. Wenn man sich mal vorstellt, dass Stuxnet ja vom Ergebnis her ganz offensichtlich genau das Gleiche erreicht hat, was ein Luftschlag erreicht hätte, nämlich die Verzögerung des iranischen Nuklearprogramms, also bis man so weit ist, genügend waffenfähiges Material für die erste Atombombe zu haben. Also diese Verzögerung um 2 bis 3 Jahre, genau das hätte eine Militäraktion auch geschafft, also in Anführungsstrichen nicht mehr. Dann ist es natürlich vom Aufwand her, der hier getrieben wurde, ist es einfach ein Spottpreis, wo auch jeder Militär sagen muss, ja, ist doch wunderbar, das machen wir künftig natürlich immer so. Moskau, das ehemalige Institut für Strahlenphysik. Im Computerlabor des Herstellers von Sicherheitssoftware Kaspersky kommt Jubel auf. Zwei der wichtigsten Sicherheitslücken, die auch Stuxnet ausnutzte, sind geschlossen. Sicherheitslücken lassen Schadsoftware erst zur Munition im digitalen Krieg werden. Und weil keine Software, kein Computer und kein informationstechnisches System, wie zum Beispiel Industriesteuerungen, hundertprozentig fehlerfrei programmiert werden können, werden auch immer neue Sicherheitslücken gefunden. Schadsoftware wie Stuxnet nutzt gleich mehrere und unterschiedliche Sicherheitslücken aus. Das mache sie so gefährlich. Professor Hartmut Pohl. Der Transportmechanismus Virus ist eben veraltet. Die relevanten Angriffe werden zielgerichtet vorgenommen. Ein bestimmter oder eine Gruppe von Computern wird angegriffen und andere nicht. Einen solchen Angriff zu finden, ist vergleichsweise schwer im Vergleich zum Virus Stuxnet. Den haben viele sich eingehandelt und irgendjemand hat mal erkannt, oh, hier ist ein neuer Virus. Zivile Computerexperten sind sich deshalb auch einig, dass es gegen digitale Angriffe nur ein wirksames Mittel zur Verteidigung gibt. Die rasche Veröffentlichung aller Sicherheitslücken, so wie sie bekannt werden. Doch das wissen häufig Regierungen und Geheimdienste zu verhindern. Sie wollen die ihren Militärs oder geheimdienstlichen Cyberabteilungen bekannten Sicherheitslücken möglichst lange nutzen, um andere Computersysteme ausspionieren oder gar angreifen zu können. Würden diese Sicherheitslücken nämlich öffentlich gemacht, wären nicht nur Sabotageattacken auf Industrieanlagen oder Spionageangriffe auf Börsencomputer unmöglich, sondern auch diejenigen behördlichen Online-Durchsuchungen, die auf denselben Sicherheitslücken beruhen. Und deshalb wollten die Militärs neben Panzern, Raketen und Torpedos eben auch einen Trojaner und andere Schadsoftware in ihren Waffenarsenalen haben. Ralf Langner sieht das jedenfalls so. Ja, wir müssen natürlich davon ausgehen, dass wir sowas jetzt häufiger sehen werden. Man kann im Grunde sagen, mit Stuxnet haben wir einen Dammbruch. Wir haben jetzt zum ersten Mal in der Geschichte gesehen, dass sowas gemacht wird, dass sowas geht, also dass es auch funktioniert. Und wir sehen außerdem in der Nachbereitung dieses Vorfalls, dass es ja, wenn man das Ganze jetzt eben militärisch einordnet, unglaublich attraktiv ist. Experten fordern immer wieder eine gesetzliche Veröffentlichungspflicht für Sicherheitslücken, an die sich auch Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste halten müssen. Ohne internationale Vereinbarungen zum Umgang mit Sicherheitslücken kommen die Sicherheitsexperten hier aber nicht weiter. Und da habe dummerweise auch die Diskussion auf der Münchner Sicherheitskonferenz Anfang Februar 2011 deutlich gezeigt, dass eine internationale Übereinkunft zur Veröffentlichung von Sicherheitslücken, mit der dann die Entwicklung digitaler Angriffswaffen verhindert werden könnte, überhaupt nicht in Sicht ist. Stattdessen scheint den Staaten ein digitales Wettrüsten mit Cyberwaffen bevorzustehen, das eine unglaublich gefährliche Dynamik anzunehmen verspricht. Sie hörten Die Waffen des Cyberwar – Schadsoftware im strategischen Einsatz von Jan Rehm und Peter Welchering. Es sprachen Susanne Stangl und Michael Frieske. Produktion Heiner Rennebaum. Redaktion Gerd Pasch.